morgendlichen Schein. Ziehen die Vögel, wo mögen sie wohl morgen sein? Ich folge dem Rauschen der Schwingen in das stille Moor. Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor. Wie kann ich sie wissen, kann sie sehen? Wir tanzen.